Wir brauchen den ganzen Rock. Wir brauchen nicht nur das Stück Brot. Wir brauchen den Brotleib selbst. Wir brauchen nicht nur den Arbeitsplatz. Wir brauchen die ganze Fabrik. Und die Kohle und das Erz und die Macht im Staat. So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? Also, Streik. Sagen Sie, Sie. Sie haben doch diese Flugblätter hier reingebracht. Wissen Sie auch, dass das gefährlich ist? Wissen Sie, dass diese Zettel Streik bedeuten? Streik? Wieso? Diese Flugblätter fordern die Belegschaft der Suchlinow-Werke zum Streik auf. Davon verstehe ich nichts. Warum schmuggeln Sie dann das da rein? Wir haben schon unsere Gründe. Warum verhaftet man unsere Leute? Wissen Sie denn überhaupt, was da steht? Nein, ich kann nicht lesen. So werden uns die Leute verhetzt. Ein Streik ist eine schlimme Sache. Morgen früh gehen Sie nicht zur Arbeit. Was ist morgen Abend? Und was wird nächste Woche sein? Der Firma ist es gleich, ob wir weiterarbeiten oder nicht. Aber für uns ist es lebensnotwendig. Anton Antonowitsch, suchen Sie etwas? Ja, es sind wieder Flugblätter, die zum Streik auffordern, verteilt worden. Ich weiß nicht, wie Sie hereinkommen. Was haben Sie denn da? Was steckt denn da in Ihrer Tasche? Flugblätter. Sie lesen diese Flugblätter, Smilgen? Anton Antonowitsch, mein Freund, es ist uns doch sicher erlaubt zu lesen, was wir wollen. So. Ich will dir zeigen, was es heißt, Flugblätter zu lesen, die in deiner Fabrik zum Streik aufrufen. Ich bin nicht für den Streik. Karpow kann es bezeugen. Dann sag, woher du die Flugblätter hast. Sie haben am Boden gelegen. Dir werde ich's zeigen. Flugblätter! Hey! Der Mann ist doch ganz unschuldig. Er hat die Flugblätter doch gar nicht verteilt. Pelageja Vlasova erhält ihre erste Lektion in politischer Ökonomie. Pavel, ich habe die Flugblätter in die Fabrik gebracht, die ihr mir gegeben habt, damit der Verdacht von dem jungen Menschen, den ihr hineingebracht habt, abgelenkt wird. Dabei musste ich mit eigenen Augen sehen, dass noch ein Mensch, der nichts tat als die Flugblätter lesen, verhaftet wurde. Was habt ihr mich machen lassen? Frau Vlasova, wir danken Ihnen für Ihre geschickte Arbeit. So, das nennt ihr Geschicklichkeit. Und was ist mit dem Mann, den ich ins Gefängnis gebracht habe? Sie haben ihn nicht ins Gefängnis gebracht. Unseres Wissens haben ihn die Polizisten ins Gefängnis gebracht. Er ist wieder freigelassen worden. Da man hat feststellen müssen, dass er einer der wenigen ist, die gegen den Streik waren. Aber jetzt ist er für den Streik. Frau Vlasova, Sie haben mitgearbeitet an der Einigung der Arbeiter in den Suchlinow-Werken. Heute ist der Streik fast einstimmig beschlossen worden. Ich wollte keinen Streik machen, sondern einem Menschen helfen. Warum werden Leute verhaftet, wenn sie Flugblätter lesen? Was stand in dem Flugblatt? Als Sie sie verteilten, haben Sie einer guten Sache geholfen. Was stand in dem Flugblatt? Was meinst du, Mutter, was darin gestanden hat? Etwas Unrechtes. Es ist uns klar, Frau Vlasova, dass wir Ihnen Rechenschaft schulden. Setzen Sie sich zu uns, Frau Vlasova. Wir wollen es Ihnen erklären. Sehen Sie, in dem Flugblatt stand, dass wir Arbeiter es uns nicht gefallen lassen sollen, wenn Herr Suchlinow nach seinem Belieben die Löhne kürzt, die er uns zahlt. Was wollt ihr denn dagegen machen? Warum soll Herr Suchlinow nicht nach seinem Belieben die Löhne kürzen können, die er euch zahlt? Gehört ihm seine Fabrik oder gehört sie ihm nicht? Sie gehört ihm. So. Der Tisch zum Beispiel gehört mir. Jetzt frage ich euch, kann ich mit dem Tisch machen, was ich will? Ja, Frau Vlasova, mit dem Tisch können Sie machen, was Sie wollen. So. kann ich ihn zum Beispiel auch kurz und klein schlagen, wenn ich will. Ja, diesen Tisch können Sie kurz und klein schlagen, wenn Sie wollen. Aha. Kann also Herr Suchlinow mit seiner Fabrik, die ihm gehört wie mir mein Tisch, machen, was er will? Nein. Wieso nicht? Weil er zu seiner Fabrik uns Arbeiter braucht. Wenn er aber sagt, er braucht euch jetzt nicht. Sehen Sie, Frau Lassowa, das müssen Sie sich so vorstellen. Er kann uns einmal brauchen und einmal nicht brauchen. Richtig. Wenn er uns braucht, müssen wir da sein. Wenn er uns nicht braucht, dann sind wir eben auch da. Wo sollen wir denn hin? Und das weiß er. Er braucht uns nicht immer, aber wir brauchen seine Fabrik immer. Und damit rechnet er. Der Herr Suchlinow hat doch da seine Maschinen stehen. Das ist aber unser Handwerkszeug. Wir haben sonst keines. Früher hatten die Arbeiter selber ihren Webstuhl oder ihre Drehbank. Heute müssen wir die Maschinen des Herrn Suchlinow benutzen. Die Fabrik gehört ihm, aber wenn er sie zumacht, nimmt er uns damit unser Handwerkszeug weg. Weil ihm euer Handwerkszeug gehört wie mir mein Tisch. Ja, aber finden Sie das denn richtig, dass ihm unser Handwerkszeug gehört? Ob ich es richtig finde oder ob ich es nicht richtig finde, deswegen gehört es ihm doch. Es kann ja jemand auch nicht richtig finden, dass mir mein Tisch gehört. Da sagen wir, es ist ein Unterschied, ob Ihnen ein Tisch gehört oder eine Fabrik. Ein Tisch kann Ihnen natürlich gehören. Ein Stuhl auch. Das schadet doch niemand. Wenn Sie ihn auf den Dachboden stellen, wem soll das schon schaden? Aber wenn Ihnen eine Fabrik gehört, dann können Sie damit vielen hundert Menschen schaden. Denn Sie haben in Ihrem Besitz Ihr Handwerkszeug und können damit die Menschen ausnutzen. Ja, also, er kann uns ausnutzen, als wenn ich das noch nicht gemerkt hätte. Nur eines habe ich noch nicht bemerkt, nämlich, dass man dagegen etwas hätte machen können. Frau Vlasova, wir sind also jetzt, was das Eigentum des Herrn Suchlinow betrifft, so weit, dass seine Fabrik ein ganz anderes Eigentum ist als zum Beispiel Ihr Tisch. Er kann sein Eigentum dazu benutzen, um uns auszubeuten. Aber sein Eigentum hat noch etwas Eigentümliches an sich. Ohne dass er uns damit ausbeutet, ist es für ihn überhaupt nichts wert. Nur solange wir es als unser Handwerkszeug benutzen, oder Produktionsmittel, wie wir sagen, ist es für ihn viel wert. Wenn wir es einmal nicht mehr benutzen, ist es ein Haufen altes Eisen. Er ist also auch auf uns angewiesen mit seinem Eigentum. Gut. Aber wie wollt ihr ihm das beweisen? Sehen Sie, wenn er, Pavel Vlasov, hinaufgeht zum Herrn Suchlinow und sagt, Herr Suchlinow, ohne mich ist Ihre Fabrik ein Haufen altes Eisen und Sie können mir nicht meinen Lohn abbauen, wie es Ihnen beliebt, dann lacht der Herr Suchlinow und schmeißt den Vlasov hinaus. Aber wenn alle Vlasovs in der Fabrik, 800 Vlasovs, da stehen und das Gleiche sagen, dann lacht der Herr Suchlinow nicht mehr. Und das ist euer Streik? Ja, Mutter, das ist unser Streik. Und das stand in dem Flugblatt? Ja, das stand in dem Flugblatt. Aber wenn nur das mit dem Streik drinnen gestanden hat, warum hat dann die Polizei Leute verhaftet? Was hat damit die Polizei zu tun? Ja, Mutter, das fragen wir dich. Was hat damit die Polizei zu tun? Da sind sicher Missverständnisse vorgekommen. Man hat geglaubt, ihr wollt etwas Gewalttätiges. Was ihr müsstet wäre, der ganzen Stadt zeigen, dass euer Streit mit der Direktion ein friedlicher und gerechter ist. Das wird einen großen Eindruck machen. Das wollen wir auch tun, Frau Vlasova. Am 1. Mai werden alle Betriebe in Twer auf die Straße gehen und für die Befreiung der Arbeiterklasse demonstrieren. Wir werden Transparente tragen, durch die wir alle Arbeiter auffordern, unseren Kampf um die Kopeke zu unterstützen. Wenn ihr ruhig durch die Straßen marschiert und nur eure Transparente tragt, dann kann euch nichts geschehen. Wir nehmen an, dass der Herr Suchlinow es sich nicht gefallen lassen wird. Ja, das muss er sich gefallen lassen.